Schauf mal noch. Dies bin nochmal so am Stach und alt sind sie daheim. Der Papa schafft den Garten und der Opa hat die Flemmen. Beim Autowäschen hat er nämlich festgestellt, die Oma hat den Kotflügel rechts in den Eck gedellt. Mir ist dann alles wurscht und geht ihr am Arsch vorbei. Ich freu mich auf den Orbit, denn dort zähl ich mich frei. Der Papa macht die Sorry, wenn ich Arbeit schaffen soll. Aber ich hör nichts im Kopf, wie das am Stars Rock'n'Roll. Yeah, yeah, yeah, das am Stars Rock'n'Roll. Sonntag ist der Torres so rum wie nie gewesen. Die Männer gehen zum Shoppen, weil sie immer dahin gehen. Die Fräulein kommt Zeit und mit der Rätscherei. Die nächste Woche kommen, wenn die Dordi ist.